Hadith Nummer 98. Ata sagte: Ich bezeuge, dass Ibn Abbas Folgendes berichtete: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, kam heraus, während Bilal ihn begleitete. Er ging zu den Frauen, weil er dachte, sie hätten seine Predigt nicht hören können. So trug er sie ihnen vor und wies sie an, Almosen zu geben. Die Frauen spendeten daraufhin. Einige warfen ihre Ohrringe, andere ihre Ringe, und Bilal nahm diese im Zipfel seines Gewandes auf.